großen Herausforderungen. Und weiter heißt es, die Sozialdemokratische Partei Deutschlands und Bündnis 90 Die Grünen werden eine Politik gestalten, die den neuen Herausforderungen gerecht wird. Und noch ein Zitat, unser wichtigstes Ziel ist der Abbau der Arbeitslosigkeit. Nun darf man also wirklich gespannt sein, was im nächsten Koalitionsvertrag steht. Entscheidend sind nicht solche Sätze, sondern die personalpolitischen Entscheidungen, die Verteilung der Kompetenzen und die symbolische Politik. Alles andere regelt sowieso der Finanzierungsvorbehalt sowie der Widerstand der Opposition im Bundesrat. Deshalb wird, erstens, jedes größere Reformprojekt, Koalitionsvertrag hin oder her, mit Union und FDP abgestimmt werden müssen. Bis zur Hessenwahl im Februar ist deshalb nicht mit konkreten Schritten zu rechnen. Der Fahrplan zur Umsetzung der Harzpläne wurde diese Woche bereits nach hinten geschoben. Zweitens werden wegen des Finanzierungsvorbehalts die kostenträchtigen Teile des Koalitionsvertrages mit Fragezeichen versehen. Politische Ziele mit Symbolkraft, bei denen die Koalitionspartner überkreuzt sind, wie etwa der Konsum von Haschisch oder die Wehrpflicht, werden so beschrieben, dass sich jede Seite eine ihr gemäße Interpretation aussuchen kann. Allein in der Personalpolitik, der Organisation der Regierungsarbeit und dem Zuschnitt der Apparate lässt sich von Anfang an Handlungsfähigkeit beweisen. Deshalb findet dieser Punkt ganz zum Schluss statt, bei ständig härter werdenden Verhandlungen. Die wichtigste Entscheidung ist bereits gefallen. Das neue Kraftzentrum von Rot-Grün besteht aus 4 Personen. Kanzler Schröder, Außenminister Fischer, Finanzminister Eichel und dem designierten Minister für Wirtschaft und Arbeit Clement. Das Quartett ist ein Kabinett im Kabinett. Was immer über Streitereien, über Zuständigkeiten zwischen diesen Männern bekannt wurde, hier liegt das Kraftzentrum der künftigen Regierung. Finanzminister Eichel ist der fleischgewordene Finanzierungsvorbehalt und das fiskalische Gewissen. Ihn zu entmachten, hätte automatisch seinen Rücktritt zur Folge gehabt. Also bleibt er stark. Aber mit dem Doppelminister Clement findet Eichels finanzpolitische Position nun ein gleichwertiges ökonomisches Gegengewicht. Gemeinsam mit Kanzler Schröder als SPD-Chef und dem inoffiziellen Grünen-Chef Außenminister Fischer sind hier die relevanten Kräfte gebündelt. Clements frühe Nominierung lässt nur einen Schluss zu. Der Koalitionsvertrag soll auf die Bedürfnisse des Quartetts zugeschneidert werden. Seine zweite große Aufgabe wird es sein, die Parteimitglieder von SPD und Grünen mitzunehmen. Die Parteien sind längst nicht so modern wie die Politik ihrer Spitzenleute. Da die Parteien, wie schon das Grundgesetz lehrt, an der Willensbildung des Volkes mitwirken, ist es unerlässlich, sie vom Regierungskurs zu überzeugen. Das wird alles andere als leicht werden, denn am besten lernt der, der mit Freude lernt. Die Psychologie und insbesondere die Politik kennt aber auch das Phänomen des pathologischen Lernens. An diesem Wochenende werden, wenn Hans Eichel seine Zahlen sprechen lässt, die ersten Lektionen gelernt. Der schwierigere Part kommt, wenn der exklusive Zirkel seine Lektionen öffentlich macht. Der Kommentar der Woche von Thomas Ihm. Stichwort Gesundheitspolitik. Auch das ein Verhandlungspunkt zwischen Rot-Grün. Einige Vorschläge zur Reform des Gesundheitswesens sind bereits bekannt. So sollen unter anderem sogenannte Patientenquittungen eingeführt werden. Damit sollen Patienten in Zukunft nach der Behandlung beim Arzt einen Überblick über die entstandenen Kosten erhalten. Unsinnig, nennt der Hartmann-Bund diese Vorschläge. Der Ärzteverband kritisierte die Koalitionspläne als Stückwerk. Hannes Elster. Die Ärzte im Hartmann-Bund kritisieren die bekannt gewordenen Eckpunkte für eine Reform des Gesundheitswesens als Flickschusterei. Notwendig sei beispielsweise eine Stärkung der Patientenrechte für Patienten und Versicherte, so Hans-Jürgen Thomas, der Vorsitzende des Hartmann-Bundes, sei das Gesundheitswesen so eine Art Blackbox, niemand wisse, was geschehe. Und das, was jetzt bekannt wird, nämlich die Einführung einer Art Quittung für den Patienten, das sei schlechthin nichts. Also das, was die Patienten erleiden oder was mit ihnen in der Praxis geschieht, wissen sie ja in dem Moment. Das ist überhaupt kein Problem. Quittungen können Ärzte nicht ausstellen, weil sie zu dem Zeitpunkt, wo sie Leistung erbringen, noch gar nicht wissen, was es kostet. Sinn machte eine Transparenz, wenn man den Patienten mitteilen kann, das kostet so viel, das lässt sich aber in diesem System nicht durchführen. Gefährlich finden die in Baden-Baden tagenden Ärzte im Hartmann-Bund auch die Anhebung der Pflichtversicherungsgrenze. Das heißt, jene Grenze, bis zu der Arbeitnehmer eben nicht in die private Krankenversicherung flüchten können. Die Anhebung führt ja nicht zu mehr Einnahmen, sondern nur zu mehr Versicherten. Die gesetzliche Krankenversicherung wird einige Mitglieder mehr bekommen. Das heißt, es werden noch mehr unmündige Patienten erzeugt werden. Aber es wird nicht mehr Geld in das Versicherungssystem hineinfließen. Und der Wettbewerb zwischen privater Krankenversicherung und gesetzlicher Krankenversicherung wird dadurch erschwert. Auch der dritte Punkt, nämlich das Sparen bei Medikamenten, ist noch nicht einmal der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Zwar sei es gut, wenn der Gesetzgeber sich Gedanken mache, wie man bei den ausufernden Kosten für Medikamente sparen könne, aber was man brauche, das sei eine grundlegende Neuorganisation der gesetzlichen Krankenversicherung selbst. Sparen ist gut und schön. Was man braucht, sind Mehreinnahmen und ein neues Verhältnis von Grundversicherung für alle und einem Baukasten, aus dem sich dann jedermann das aussuchen könne, was er zusätzlich wünsche. Der Vorsitzende des Hartmann-Bundes, Hans-Jürgen Thomas: Wir brauchen eine durchgreifende Strukturreform, und mit diesen kleinen Sparmaßnahmen muschelt sie sich wieder was zurecht, was überhaupt keinen Sinn macht. Man wird es spätestens in einem Jahr sehen, wie unsinnig diese Maßnahmen sind. Wir müssen aus dem Sachleistungssystem raus und uns überlegen, wie wir eine Grundabsicherung für die Bevölkerung sicherstellen und dann eine Wahlfreiheit für den Bürger schaffen, die er dann selber zusammenstellen kann, auswählen oder abwählen kann. Mit diesen jetzt vorgeschlagenen Maßnahmen erreicht man keine Verbesserung der Einnahmesituation der gesetzlichen Krankenversicherung und wird die Kosten noch weiter belasten. Hier wird wieder nur rumgewurschtelt, ohne dass die Struktur massiv und notwendigerweise verändert wird. Auch die geplante Zusammenlegung von Kranken- und Rentenversicherung in einem Ministerium für beide Sozialversicherungszweige sei kontraproduktiv. Die Reform in der gesetzlichen Krankenversicherung sei überfällig und brauche eine ganze Frau oder einen ganzen Mann. Hannes Elster, SWR, Wirtschaftsredaktion. Zum ersten Mal wird es bei der PDS voraussichtlich eine Kampfabstimmung um den Parteivorsitz geben. Gabi Zimmer und Dietmar Bartsch stehen sich auf dem Parteitag in Gera, der heute begonnen hat, gegenüber. In der zweiten Reihe und als Drittlösung wird von einigen weiter Ex-Fraktionschef Roland Klaus gehandelt. Nach der Schlappe bei der Bundestagswahl geht es bei der PDS nicht nur um Persönlichkeiten, sondern vor allem um die Frage, von wem und vor allem unter welchen Prämissen die Partei am besten in die Zukunft geleitet wird. Noch ist keine Entscheidung darüber gefallen. Gabi Zimmer bewies heute auf dem Parteitag zunächst eines: Wenn es eng wird, kann sie kämpfen. Aus Gera berichtet Claudia Deeg. Ein Tag voller Gerüchte in Gera. Bundesgeschäftsführer Dietmar Bartsch zieht seine Kandidatur zurück, heißt es plötzlich. Falsch, sagt der und grinst gequält. Vom bisherigen Fraktionschef Roland Klaus ist kaum etwas zu hören. Der hat sich verkalkuliert mit seiner Ich-lege-mich-nicht-fest-Taktik, sagt ein Delegierter. Das Gerede auf den Fluren, symptomatisch für den Zustand der Partei. Die Rede der Parteivorsitzenden Gabi Zimmer hat Bartschs Position geschwächt. Die 47-Jährige schaffte es mit ihrem Auftritt, viele Delegierte hinter sich zu bringen. Sie versucht den Spagat, sieht die PDS als Oppositionspartei, die sich dem Mitregieren nicht verschließt. Zimmer wehrt sich gegen eine Annäherung an die SPD. Ich bin der Meinung, dass die PDS sich klar als sozialistische Partei profilieren sollte. Eine zweite sozialdemokratische Partei wird in Deutschland nicht gebraucht. Und ich kann mit der Begrifflichkeit, die PDS sei wie die SPD, eine demokratische und soziale Reformpartei, einfach nichts anfangen. Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Der Spruch steht auf einem PDS-Transparent über der Bühne und Gabi Zimmer hat sich diese Worte offenbar zu Herzen genommen. Aufgeregt, aber entschlossen warb die 47-Jährige für ihre Ideen und kritisierte die Haltung der PDS-Landesverbände in Regierungsverantwortung in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Regierungsbeteiligung tolerieren, Kompromisse sind nicht von vornherein opportunistisch oder unsozialistisch. Aber bedingungslose Regierungsbeteiligung, bedingungsloses Tolerieren, Zustimmung um jeden Preis, das ist Opportunismus. Zu wenig habe sich die Partei in den Bundesländern, wo sie mitregiert, für sozial gerechte Politik eingesetzt, sagte Zimmer. Der Vorwurf stieß besonders bei den Delegierten aus Berlin auf Protest. Immer wieder Thema in der hitzigen, stundenlangen Generaldebatte über die zukünftige Strategie der Partei. Viele Mitglieder des Berliner Landesverbands verlangten eine konkrete Politik mit Gebrauchswert. Eine reine Oppositionsrolle wie in der Irak-Frage reiche nicht aus, sagte der Berliner PDS-Fraktionsvorsitzende Stefan Liebig. 17 Mal Nein gesagt zu haben, ist gut. Aber es reicht nicht aus, um gewählt zu werden. Protest und Widerstand sind wichtig. Aber nur als Protestpartei hat die PDS keine Zukunft. Unsere Wählerinnen und Wähler erwarten mehr. Auch Mecklenburg-Vorpommerns Vizeregierungschef Helmut Holter kritisierte Zimmer. Sie habe keine Klarheit über den künftigen Kurs der Partei geschaffen. Er räumte aber ein, mit ihrer emotionalen Rede habe sie die Seele der Partei getroffen. Die Delegierten applaudierten lange nach Zimmers Rede. Meinungen. Ich fand sie gut, weil sie also nicht an Kritik gespart hat und den Weg auch gewiesen hat. gehalten. Ich fand sie insgesamt gut, war hervorragend, vor allem die Betonung darauf, dass wir keine zweite sozialdemokratische Partei sein können. Ich muss ehrlich sagen, ich bin etwas erzürnt über die Unredlichkeit Ihres Redebeitrages. Ich sag mal so, die Botschaft hört ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Also was mich etwas nachdenklich gestimmt hat, ist, dass sie zweimal gesagt hat, wir sind alle schuld, aber am meisten die anderen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn die anderen jetzt nicht mehr da sind, dass sie dann das alles tut, wofür sie schon 2 Jahre Zeit gehabt hätte. Die Kritiker sind vor allem Anhänger Dietmar Bartschs. Zimmers Kontrahent schwieg nach ihrem Auftritt. Eine Mehrheit zeichne sich für Zimmers Position und ihre Kandidatur ab, heißt es auf den Fluren. Die Parteivorsitzende wirkte erleichtert. Engagiert und selbstkritisch hatte sie sich präsentiert. Sie habe es versäumt, rechtzeitig mit der Faust auf den Tisch zu hauen, sagte Zimmer. Sollte sie am Abend erneut zur Vorsitzenden gewählt werden, wird sie in der Parteizentrale aufräumen, heißt es. Der Streit im Spitzenteam schwelte schließlich schon lange und eskalierte nach der Wahlniederlage. Sollte Zimmer gewinnen, will Bundesgeschäftsführer Bartsch dem Vorstand nicht mehr angehören. Auch Petra Pau lehnte eine Unterstützung Zimmers ab. Einige junge Berliner Abgeordnete haben ihren Parteiaustritt angedroht. In einem Punkt gab es auf dem Parteitag eine deutliche Mehrheit. Eine Verschiebung der Vorstandswahl lehnten die meisten Delegierten ab. Die Partei will eine Entscheidung, auch wenn sie ihren Untergang bedeuten kann. Claudia Deeg, Gera. Der Irak hat auf die Entscheidung des amerikanischen Kongresses, auch ohne ein UN-Mandat, einen US-Angriff auf den Irak zu billigen, reagiert. Das irakische Parlament wird zu einer Dringlichkeitssitzung zusammenkommen heute Abend. Zuvor erklärte der stellvertretende Ministerpräsident Aziz bereits, Amerika fordert uns heraus. Neben solch drohenden Tönen gibt es aber auch Zugeständnisse, zumindest angekündigte. Am Mittwoch wird erneut der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen debattieren. Über eine mögliche Irak-Resolution gehen die Meinungen in dem Gremium nach wie vor weit auseinander. Die britische Regierung fühlt sich nach der Abstimmung im US-Kongress allerdings in ihrer unnachgiebigen Politik gegenüber dem Irak bestätigt. Erst die Angriffsdrohungen hätten die Rückkehr der UN-Kontrolleure möglich gemacht, sagte Außenminister Shaw heute in London. Aus Amman, Jörg Kaminski. Die Rückkehr der Waffeninspektoren in den Irak und deren Kompetenzen werden immer mehr zu einem Streitpunkt zwischen Bagdad und Washington. Dabei verwickelt sich die Regierung von Saddam Hussein mit ihren jüngsten öffentlichen Äußerungen in Widersprüche. Vizepräsident Ramadan erklärte dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel, die Kontrolleure könnten ohne jede Einschränkung ihre Arbeit aufnehmen. Das gelte auch für die 8 Paläste von Saddam. Ramadan wörtlich, von uns aus können die Inspektoren suchen und inspizieren, wo immer und wie immer sie wollen. Das Interview mit dem Vizepräsidenten lässt aber offen, ob der Irak nun nicht mehr auf den besonderen Restriktionen für die Kontrolle der Paläste besteht, die 1998 mit den Vereinten Nationen vereinbart worden waren. Ramadan lobte ausdrücklich die deutsche Bundesregierung für ihre, wie er sagte, selbstbewusste und unabhängige Haltung in der Irak-Krise. Anlass zu Fragen gibt auch ein Schreiben des zuständigen Beraters von Saddam Hussein an den Chefinspekteur der UN, Hans Blix. Zunächst heißt Bagdad die Kontrolleure für den 19. Oktober im Land willkommen. Aber eigentlich sollte der Irak in dem Brief vor allem die Vereinbarungen bestätigen, die er mit den Inspektoren und der Internationalen Atomenergiebehörde in Wien getroffen hatte. Die Punkte waren von der UN-Seite minutiös aufgelistet worden. Das Antwortschreiben aus Bagdad geht aber nur zum Teil auf diese Bedingungen ein. Der von den Vereinten Nationen geforderte unverzügliche und ungehinderte Zugang der Inspektoren zu den 8 Präsidentenpalästen wird zum Beispiel nicht erwähnt. Bagdad fordert stattdessen, dass die Souveränität, die Sicherheit und die Würde des Irak bei den Durchsuchungen gewahrt werden müssten. Genau dieser Widerspruch in der Bewertung des Umganges mit den Anwesen von Saddam hatte in der Vergangenheit zu einem Dauerstreit zwischen der UN und Bagdad geführt. Nach Ansicht der Amerikaner macht die Haltung des Irak nun eine schärfere Resolution des Weltsicherheitsrates notwendig, in der unter anderem die Kompetenzen der Waffenkontrolleure effektiver als zuvor geregelt werden sollen. Washington will dies mit einer automatischen Androhung von Gewalt verbinden für den Fall, dass Bagdad die Inspektoren bei ihrer Arbeit behindert. Andere Mitglieder des Sicherheitsrates, allen voran Frankreich, befürworten ein 2-Stufen-Modell. Eine Entschließung regelte die Arbeit der Waffenkontrolleure und eine folgende beschäftigte sich mit den Konsequenzen für den Fall, dass der Irak gegen die 1. Resolution verstoßen sollte. Nach der Entscheidung des amerikanischen Kongresses, der Präsident Bush freie Hand für einen Krieg gegen den Irak gab, verlegen die USA weitere Teile ihrer militärischen Kommandostruktur an den Golf, im jüngsten Fall nach Kuwait. Wie Bagdad auf die Entscheidung von Senat und Repräsentantenhaus antwortet, das wird wahrscheinlich eine Dringlichkeitssitzung des irakischen Parlaments zeigen. Für heute Abend hat die Regierung die Abgeordneten einberufen. Es gilt als sicher, dass diese Veranstaltung als ein weiteres Zeichen für die Stärke des Präsidenten inszeniert werden wird. Saddam will sich beim Referendum am Dienstag für weitere 7 Jahre in seinem Amt bestätigen lassen. Jörg Kaminski, Amman. Ein Selbstmordattentäter hat wahrscheinlich die Explosion in einem der größten Einkaufszentren Finnlands ausgelöst. Die Ermittler halten einen Studenten für den Attentäter. Bei der Explosion wurden gestern Abend 7 Menschen getötet und 80 Menschen zum Teil schwer verletzt. Viele Opfer sind Kinder. Bundeskanzler Schröder hat in einem Telegramm an Ministerpräsident Lipponen sein Mitgefühl ausgedrückt. Einzelheiten von Regina König. Ministerpräsident Paavo Lipponen war trotz des schrecklichen Ereignisses ein wenig erleichtert, weil sich die schwere Explosion nicht als Terrorakt, sondern nach den bisherigen Erkenntnissen als Tat eines Einzelnen herausgestellt hat. Die Kriminalpolizei verdächtigt einen finnischen Studenten, dessen Alter mit unter 20 angegeben wird. Der mutmaßliche Täter kam bei der Explosion selbst ums Leben. Kriminalkommissar Rappe von Herzen. Motive utreds för full maskin hela tiden, men det är uppenbart att vi talar om en mycket kort tidsperiod. Den Motiven sind wir nach wie vor auf der Spur. Der Ermittlungszeitraum ist ja recht kurz und es braucht eine Weile, bis wir alle Fragen beantworten können. Wir ermitteln weiter in alle Richtungen, auch was einen möglichen Terroranschlag angeht, aber das hat meiner Ansicht nach geringere Bedeutung. Den Winklingen har mindre betydelse. War der mutmaßliche Täter psychisch krank, hatte er Kontakte ins Ausland, handelte er allein oder gab es Mittäter? Es gibt noch viele offene Fragen. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann keinen kriminellen Hintergrund. Die rund 2 Kilo schwere Bombe enthielt Schrot, wie es auch in Schrotgewehren verwendet wird, um die Sprengkraft zu steigern. Durch die heftige Detonation war ein Teil der Glasdachkonstruktion des Einkaufszentrums eingestürzt. Metall- und Glastrümmer waren auf die Menschen heruntergefallen. Glassplitter hatten sie wie Projektile getroffen. Krankenpfleger Paul Lindeberg hatte gestern Abend seine Schicht gerade beendet, als die Meldung von der Explosion kam. Eine solche Nachricht löst bei uns sofort Katastrophenalarm aus, einen ausgeklügelten Prozess, bei dem jeder genau weiß, was zu tun ist. Das ist eine Kettenreaktion wie beim Domino und es funktioniert ausgezeichnet. Das Ereignis ist tragisch und furchtbar, aber professionell gesehen haben wir die Lage gut gemeistert. Unsere Trauer kommt später. Dieser Professionalität und der Effektivität des medizinischen Personals haben einige der Verletzten ihr Leben zu verdanken. Die Chirurgen operierten die ganze Nacht und auch noch den heutigen Tag hindurch. Inzwischen hat sich die Lage aller Patienten stabilisiert. Die Betroffenheit in Finnland ist groß. An einem Gedenkgottesdienst in Vanda, ein nördlicher Vorort Helsinkis, in dem die Bombe gezündet wurde, nahmen nicht nur hochrangige Politiker teil, sondern auch sehr viele junge Leute, wie dieses 15-jährige Mädchen. Ich war beim Gottesdienst, weil das, was geschehen ist, so ernst und schrecklich ist. Es ist grauenhaft. Wie konnte jemand nur so etwas tun? So viele unschuldige Menschen zu töten und zu verletzen, das ist einfach furchtbar. In den finnischen Medien hat man heute im Laufe des Tages die Berichterstattung im europäischen Ausland, in den USA und in Russland sehr aufmerksam verfolgt. Journalisten wie Politiker zeigten sich irritiert darüber, dass in zahlreichen ausländischen Medien sofort die Verknüpfung mit anderen Terrorakten geknüpft wurde. In Finnland selbst war man wesentlich zurückhaltender. Regina König. Die Opposition in der Ukraine, Kommunisten und Nationalisten, schließt sich immer enger gegen Präsident Kutschma zusammen. Rund 10.000 Menschen demonstrierten heute in Kiew gegen den zunehmend autoritär herrschenden Staatschef. Es ist die 2. größere Protestaktion seit Mitte September. Aus Kiew, Carla Engelhardt. Trotz Kälte, Demonstrationsverbot und Scharfschützen auf den Dächern versammelten sich tausende Ukrainer in der Landeshauptstadt zum Volkstribunal gegen Präsident Kutschma. Tausende Arme flogen nach oben bei der Abstimmung, das Urteil lebenslänglich für Kutschma. Die Zeugen, die in Kiew auf dem Europaplatz zu Wort kamen, waren hochrangig. So warf der ehemalige Generalstaatsanwalt Schischkin Kutschma vor, mehrfach selbst das Abhören von Telefonaten in Auftrag gegeben zu haben, sowie oppositionelle Journalisten zu verfolgen. Amtsmissbrauch in mehreren Fällen führte der ehemalige Justizminister Golovati ins Feld. Insgesamt werden Kutschma 35 Gesetzesverstöße vorgeworfen, nachweisbare, wie die Zeugen versicherten. Zeugenaussagen und Urteil sollen dem amtierenden Generalstaatsanwalt übergeben werden, der daraufhin ein Strafverfahren gegen den Präsidenten eröffnen soll. Diese Aktion ist Teil der Anti-Kutschma-Bewegung der Opposition. Sie will Kutschma zum freiwilligen Rücktritt zwingen. Nach aktuellen Umfragen sind 2/3 der Ukrainer für ein Abdanken Kutschmas. Für die Mehrheit der Menschen hat sich in seiner mehr als 8-jährigen Amtszeit das Lebensniveau dramatisch verschlechtert. Der Durchschnittslohn in der Ukraine ist von umgerechnet $200 Anfang der 90er Jahre auf jetzt $50 gesunken. Ich arbeite, so eine junge Lehrerin, aber ich bekomme kaum noch Geld dafür. Deswegen demonstriere ich mit. Der ukrainische Präsident demonstrierte Normalität. Gemeinsam mit dem Moskauer Bürgermeister Luschkow eröffnet er heute die Kulturtage Moskaus in Kiew. Die Opposition hat bereits für die nächsten Tage weitere Aktionen angekündigt. Carla Engelhardt, Kiew. Die Zeit, es ist 18.30 Uhr. Weiter geht es jetzt hier mit Kultur. Humanist mit Humor, der Autor Chinua Achebe aus Nigeria, erhält den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Das Wunder von Neukölln, die Neuköllner Oper feiert ihr 25-jähriges Bestehen. Und Hildegard Knef singt Cole Porter. Posthum ist eine CD mit Aufnahmen aus den 60ern erschienen. Das sind die Themen in der Kultur aktuell am Samstagabend. Die Musik macht Aldi Meola. Seine CD nennt er Flash on Flash. Unter Mikrofon ist Cornelia Eidmann. Der Börsenverein des deutschen Buchhandels würdigt Chinua Achebe als einen, Zitat, unnachgiebigen Lehrer und Moralisten, vor allem aber als einen großen Erzähler. Chinua Achebe aus Nigeria bekommt morgen in der Frankfurter Paulskirche den Friedenspreis des deutschen Buchhandels verliehen. Er gilt als Begründer der modernen afrikanischen Literatur in englischer Sprache. Ursula Jung stellt den Preisträger vor. This is what makes us human, that we want to tell our own story. Das ist es, was uns Menschen ausmacht, dass wir unsere eigenen Geschichten erzählen wollen. Als ich mit der europäischen Kultur in Kontakt kam, wusste ich sofort, dass die Geschichten, mit denen wir uns in der Schule und im College befassten, nichts mit mir zu tun hatten. Ich wollte meine eigene Geschichte erzählen. Deshalb habe ich angefangen zu schreiben, habe gesagt, das ist meine Geschichte. Fügt sie ein in die Geschichten, die es schon gibt. Put it beside all the other stories that are around. Seine Geschichten gehören längst zur Weltliteratur. Chinua Achebe ist neben Wole Soyinka der wichtigste nigerianische Romancier, Lyriker und auch Essayist. Zwar lebt der Autor, der seit einem Verkehrsunfall von der Hüfte abgelähmt ist, heute an der Ostküste der USA, sein literarisches Werk ist aber mit den politischen und kulturellen Konflikten seines Heimatlandes Nigeria eng verbunden. I would not have even begun to write if I had not. Vielleicht hätte ich gar nicht mit dem Schreiben begonnen, wenn ich nicht die herausfordernde Möglichkeit gesehen hätte, 2 Sprachen miteinander in Einklang zu bringen. Das Englische, eine in jeder Hinsicht weit entfernte Sprache, die uns aufgepfropft wurde, und auf der anderen Seite die einheimischen Sprachen, mit denen wir uns untereinander verständigen konnten. Was ich am meisten an meiner Arbeit schätze, ist die Möglichkeit, einem englischsprachigen Leser die Sprache der Igbo zu vermitteln. Dadurch verändert sich auch das Englische. Am Ende ist eine Sprache entstanden, die ganz anders ist als das Englisch, das man gelernt hat. At the end of this, you create actually an English which is different from the one you received. Der 71-jährige Chinua Achebe wurde im Osten Nigerias geboren, als 5. von 6 Kindern eines evangelischen Kirchenlehrers. Innerhalb der Familie wurde Igbo gesprochen, eine der wichtigsten ethnischen Sprachen in Nigeria. Doch natürlich wurde die nigerianische Gesellschaft von der englischen Sprache dominiert. Chinua Achebe hat die ersten 30 Jahre seines Lebens unter den sprachlichen Zwängen der Kolonialherrschaft verbracht. Erst 1960 wurde das Land von Großbritannien in die Unabhängigkeit entlassen. My intention, my project is not simply to. Es geht mir nicht darum, die Kolonialherrschaft zu verurteilen. In meinen Büchern wird auch die Gesellschaft der Einheimischen nicht als perfekt dargestellt, sondern im Gegenteil als sehr problematisch. Schon vor der Eroberung durch Fremde war diese Gesellschaft dabei, auseinanderzubrechen. Wie sie mit Außenseitern umging, war nicht mehr zu rechtfertigen. Meine Kritik begnügt sich also nicht damit, die uns aufgezwungene Kultur als Feind darzustellen. Nein, manchmal waren wir selbst unsere schlimmsten Feinde. Das zentrale Thema in Achebes Werk wird schon in seinem Erstlingswerk, dem Roman Okonkwo oder Das alte Feld von 1958 deutlich. Es geht um das Aufeinandertreffen von afrikanischer Kultur und der Kultur der Kolonialmacht. Okonkwo ist längst zum Klassiker der afrikanischen Literatur avanciert. Er wurde mittlerweile in 50 Sprachen übersetzt und über 10 Millionen Mal verkauft. Bevor er zum gefeierten Autor wurde, arbeitete Chinua Achebe beim nigerianischen Rundfunk. Bis heute mischt er sich ein. Er verurteilte die nigerianischen Militärregimes, ihre Korruption, die Misswirtschaft und die oft manipulierten Wahlen. 1966 übernahm er sogar den Posten des Sonderbotschafters der Ostregion Biafra, die sich von Nigeria abspalten wollte. Die Verlierer des daraus resultierenden dreijährigen Bürgerkrieges waren die Igbo, das Volk Chinua Achebes. There is a distinction between my role as an artist and my role as a citizen. Meine Rolle als Schriftsteller unterscheidet sich von meiner Rolle als Bürger. Für mich hat das eine aber mit dem anderen zu tun. Deshalb bin ich auch einmal einer politischen Partei beigetreten. Einer Partei, die zwar zum Untergang verurteilt war, die aber damals in Nigeria als einzige das Richtige sagte. So etwas tut man, weil man ein Mitglied der Gesellschaft und nicht, weil man Autor ist, obgleich einen dieser Schritt auch als Schriftsteller bereichert. Man muss sich entscheiden, ob man sich einmischt oder ob man stillhält und sich mit dem zufrieden gibt, was einem die Politiker auftischen. Ich konnte das nie akzeptieren. Chinua Achebe bekommt, wie schon erwähnt, den Friedenspreis des deutschen Buchhandels morgen in der Frankfurter Paulskirche überreicht. Heute ist er auch schon in der Stadt, und zwar auf der Buchmesse. Chinua Achebe hat dort angekündigt, er startet zusammen mit seiner Kollegin Toni Morrison eine Buchreihe namhafter Autoren über die Lage der Kinder auf der Welt. Diese Reihe soll für UNICEF unter dem Namen Unsere gemeinsame Zukunft herausgegeben werden. Gleichfalls auf der Buchmesse riet Achebe US-Präsident Bush, von seinem harten Irak-Kurs abzulassen. Zitat: Es gibt andere Kriege in der Welt, die gefochten werden müssen, etwa der Krieg gegen den Analphabetismus, gegen die Armut und gegen AIDS. Diese Kriege sind wichtiger als der gegen den Irak. Zitat Ende. Musik und Berlin. Zu dieser Kombination fiel einem in den letzten zwei Wochen ja wahrhaftig wenig Positives ein. Mit Udo Zimmermann und Frank Xaver Ohnesorg nahmen gleich zwei Intendanten ihre Hüte und die drei Opern zittern und bangen um ihre Zukunft. Schön, dass wir heute mal wieder von etwas Erfreulichem berichten können. Berlin Viertes Musiktheater feiert diese Woche Geburtstag. Die Neuköllner Oper wird 25. Sie gilt als eine der wichtigsten Spielstätten für experimentelles Theater. Und sie feiert ihr Jubiläum mit diversen Aufführungen und mit einem Opernball. Dieter Kranz hat für uns mitgefeiert und mitgetanzt. Musik. Seit nunmehr 25 Jahren ist die Neuköllner Oper in einem ehemaligen Tanzsaal zu Hause, der einmal im Jahr und diesmal aus Jubiläumsanlass seiner ursprünglichen Funktion zurückgegeben wird. Und das ist typisch für die Beziehung des Teams zu seinem Stammpublikum. Man hat zusammen und füreinander gearbeitet und nun feiert man auch zusammen. Und Winfried Radicke, Komponist, Dirigent und Mitbegründer, spielt beim schönen Gigolo das Akkordeon. Die Neuköllner Oper ist zu einer Institution in Berlin geworden. Nun haben Institutionen ja, die schleppen so ihre Tradition mit und so ihre Schlacken und erstarren irgendwann auch. Aber ich nehme für die Neuköllner Oper mal in Anspruch, dass sie jung, frisch, kreativ, neugierig und frech geblieben ist, wie sie es durchgehend war. Der Vorsitzende des Fördervereins, Hans Kirchner, weiß, wovon er spricht. Denn er war vor 25 Jahren Theaterreferent im Westberliner Senat. Die Neuköllner Oper erschien bei mir, wie andere freie Gruppen auch. Und ich habe irgendwie sehr schnell kapiert, dass das eine wichtige, eine bedeutsame Gruppe ist. Und dass da sehr viel Kraft und Kreativität drin ist. Und dann haben wir uns sehr intensiv um die Gruppe gekümmert. Das Problem war dann sehr schnell, dass eine Operngruppe sehr viel stärker als eine Schauspielgruppe auf ein eigenes Haus angewiesen ist. Man prüfte damals eine säkularisierte Kirche, die aber ausschied, weil sie keine Notausgänge besaß, und fand dann nach langem Suchen besagten Tanzsaal, der als Lagerraum für Gebrauchtmöbel diente. Schmuck renoviert hat er sich im letzten Vierteljahrhundert als vielfach wandelbarer Theaterraum bewährt. Die Neuköllner Oper bringt pro Spielzeit 8 Neuinszenierungen mit insgesamt 190 Vorstellungen heraus. Und das Programm reicht dabei von seriösen Opern des 20. Jahrhunderts wie Der Kaiser von Atlantis von Viktor Ullmann oder Die Nachtschwalbe von Boris Blacher über Operetten und Musicals bis zur Berlin Revue. Und einen der größten Erfolge seiner Geschichte hatte das Team erst vor wenigen Wochen mit der Oper Angela, die auf eine höchst seriöse und gleichzeitig brisante Weise die Vorsitzende der CDU zur Opernfigur machte. Peter Lund, Autor, Regisseur und Mitdirektor, nennt die Gründe, auf denen die Erfolgsgeschichte der Neuköllner Oper beruht. Ich hoffe und glaube dramaturgisch, dass wir uns sehr viel Mühe geben mit den Stücken, ob sie Sinn machen oder nicht. Und dass uns vieles auch nicht über den Tisch kommt, wo wir sagen, es ist einfach nur elitäres oder avantgardistisches Gejammer. Peter Lund ist auch der Textautor der Kinderoper des Kaisers Nachtigall mit der Musik von Andrew Hannon, die in der Jubiläumswoche ihre Uraufführung erlebte. Es gibt so viele Sachen, die mich oft ängstlich machen, weil ich sie nicht kapiere. Die Geschichte von bei uns Kaiser, ein Junggeselle, der mit seinen Maschinen und seinen Apparaten alleine lebt und von einer jungen Dame besucht wird, die wunderschön singt und er verliebt sich, aber sie ist eine Nachtigall und sie singt nicht immer dann, wann er möchte, sondern nur, wann sie möchte, nämlich nachts und nicht tags. Und das macht ihn ganz wuchtig und dann baut er sich eine Maschine, die singt genauso schön und die singt, wann er will. Und dann geht die echte Nachtigall und dann geht die Maschine kaputt. Und es ist, also finde ich, eine sehr schöne Geschichte über Ersetzbarkeit und Nicht-Ersetzbarkeit von Menschen und aber auch von Musik, weil wir natürlich auch hier permanent damit kämpfen, dass alles auf Tonband aufgenommen werden kann und viel leichter und viel schneller abrufbar ist, als wir uns hier täglich Mühe geben. Und es ist eine, glaube ich, sehr bezaubernde Oper für Kinder, für zwei Personen geworden, die sich da ganz toll unterhalten. Und vor allen Dingen präsentieren wir unseren nächsten lebenden Komponisten, Andrew Hannon. Der hat hier im Haus noch nie was gemacht und das ist auch ein tolles Gefühl. Kein Wunder, dass sowohl die Leute aus der Nachbarschaft wie auch die Musiktheaterfreunde, die für den Besuch erst halb Berlin durchqueren müssen, genau wissen, was sie an der Neuköllner Oper schätzen. Das ist etwas andere Opernerlebnis als bei den staatlichen. Weil es da doch anders inszeniert wird, habe ich dann auch wieder meine Liebe zur Oper eigentlich entdeckt. Zwischendurch noch eine Meldung in der aktuellen Kultur. Die Berliner Übersetzerin Gabriele Leupold hat den Paul-Celan-Preis des Deutschen Literaturfonds erhalten. Sie werde vor allem für ihre Übersetzung des Romans Petersburg von André Bailly geehrt, hieß es in der Begründung der Jury. Der Paul-Celan-Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. Der bloße Nachname und ein ehrfurchtvolles Die davor gehaucht. Das macht die wahren Stars aus, wie Die Monroe, Die Gabo oder eben auch als eine der ganz wenigen in Deutschland Die Knef. Hildegard Knef war Leinwandstar, Broadway-Schauspielerin und nicht zuletzt Sängerin. Schon in den 60ern verband sie Jazz mit deutschen Texten, oft gewagt, aber nie daneben. Einige Aufnahmen aus dieser Zeit sind nun auf CD erschienen. Hildegard Knef singt Cole Porter und Peter Krause hat sich angehört, wie das klingt. Lässt sich die Welt nicht ein mit mir, geht alles schief. Was ich auch tu, ich schließ die Augen und ich bin bei dir, denn Träume heißen du. I Concentrate on You, sehr frei von Mischa Meinig, für Hildegard Knef ins Deutsche übertragen. Träume heißen du. Aber ohne die gewisse Portion Eigenheit hätte es wohl auch nicht zu ihr gepasst. Die gleichnamige Scheibe mit Songs von Cole Porter war 1968 ein großer Erfolg und ein halbes Jahr lang ganz oben in den Charts. Aus I've Got You Under My Skin wurde Du hast mich ganz in der Hand und The Laziest Girl in Town verwandelte sich in ein profan klingendes Ich bin leider viel zu faul. Die 12 Lieder auf der Schallplatte waren eine musikalische Liebeserklärung an einen der größten amerikanischen Komponisten, dessen Songs Evergreens sind. Alle Originaltitel sowie 13 weitere Kompositionen, darunter The Lady is a Tramp oder Mac the Knife von Brecht Weil, sind auf der eben erschienenen CD Hildegard Knef singt Cole Porter zu hören. Das amerikanische Songwriter-Genie war immens wichtig für die Knef, denn erst durch ihn lernte sie, dass ihre Stimme nicht nur für die Leinwand und die Bühne taugt. Dann Cole Porter, ganz entscheidend, der darauf bestand, dass ich also am Broadway spiele bzw. singe und ich ihm also immer sagte, ich kann nicht singen, sind Sie wahnsinnig geworden. Und er sagte, nee, ich habe Sie gehört in diesem Film da, in diesem fürchterlichen Film, und der zwar sehr erfolgreich ist, Schnee am Kilimanjaro. Und das fand ich sehr duft, was Sie mit meinen Liedern gemacht haben. Bei Kokain sag ich nein. Nehm ich zum Tee einen Schuss LSD, fühl ich gar nichts, na also wozu? Das haut mich nicht um, so wie du. Wenn Liebe im Spiel ist, wirkt nicht einmal mehr Rauschgift. Schon fast revolutionär, wie locker und schnoddrig die Knef mit einem Tabuthema umgegangen ist. Und das 1968, zu einer Zeit, als sich Prüderie und Liberalismus noch stark bekämpften. Ungewöhnlich war auch die Verpackung. Eine tiefe Antistimme, die nicht besonders weiblich und nach durchzechten Nächten klang und trotzdem umwerfend erotisch war. Dazu anspruchsvolle Texte und eine Musik, mit der sie sich schon in den 50ern in New York infiziert hatte. Da saßen sie eben 2 Meter von, was weiß ich, Louis Armstrong, Oscar Peterson, Thelonious Monk, und der Super Jazz überhaupt, der lief und ja auch noch Swing hatte und kein intellektueller Jazz war. Und der hat mich also unglaublich beeinflusst. Und ich habe immer gesagt, wenn es überhaupt geht, mit der deutschen Sprache es zu vereinen, dann ist es nur mit Jazz-Elementen. Das ist auch plötzlich dann das hat eingeschlagen wie wahnsinnig. 1 und 1, das mal 2. Und küss und denk nicht dabei, denn Denken schadet der Illusion. Wie sie ihr Publikum in Deutschland in den 60er Jahren um den Finger wickelte, ist auf der Doppel-CD Hildegard Knef in Concert zu erleben. Die beiden Wiederveröffentlichungen von 60er-Jahre-Aufnahmen zeigen, wie modern das deutsche Chanson schon damals sein konnte, wenn Hildegard Knef am Mikrofon stand. Wirklich neu ist The Reform Sessions, eine CD mit 16 Remixen von Knef-Liedern, bearbeitet von unter anderem Andreas Dorau, DJ Kotze und Hans Nieswand. Eben rief er nochmal an, doch er fragte nur noch wann er seine Sachen holen kann. Doch das neue musikalische Kleid macht eben aus einem guten Song nicht automatisch einen besseren. Und damit verabschiedet sich die Kultur aktuell für diese Woche. Die Musik kam von Aldi Meola und am Mikrofon war Cornelia Eitmann. SWR 2. Die Wochentipps von Matthias Paus. Morgen geht's um 18.30 Uhr um Dirnen, Pilger und Ganoven. Das scheint zunächst einmal nicht ganz einem Sonntagnachmittag angemessen zu sein, aber keine Bange. Thema sind die vertraulichen Gespräche des Erasmus von Rotterdam, einer der großen Figuren der Renaissance. Diese Gespräche haben in Wirklichkeit nie stattgefunden. Erasmus benutzt sie als Instrument zur Verbreitung seiner Gedanken und Postulate, die auch heute noch überaus aktuell sind. Sie gehören, modern gesprochen, zur Gattung des Infotainments. Information, Kopflastiges, wird hier unterhaltsam vermittelt. Dirnen, Pilger und Ganoven. Die vertraulichen Gespräche des Erasmus von Rotterdam von Kurt Steinmann. Morgen in Radio Art Feature um 18.30 Uhr. Ebenfalls morgen am Abend unternimmt Thomas Löfner einen Streifzug durch die New Yorker Drummer-Szene. Und die ist, wie vieles in New York, äußerst rege. Schlagzeuger gibt es hier wie Sand am Meer. Aber nicht nur die Zahl, sondern auch die Qualität überzeugt. In der großen Menge, die sich hier tummelt, gibt es wiederum viele, die in Spitzenformationen trommeln. Herr Löfner, was ist das Besondere an New York? Also New York ist natürlich eine Stadt, die für viele Musiker ein magischer Anziehungspunkt ist. Einfach weil die Jazzszene da sehr lebendig ist. Viele der Leute kommen gar nicht direkt aus New York, sondern sind im Laufe ihres Studiums oder danach in die Stadt gekommen und haben sich dann halt in der Szene einen Namen gemacht und sind jetzt in verschiedenen Gruppen tätig. Bei diesen Schlagzeugern, die aus unterschiedlichen amerikanischen Städten kommen, ist das eine Art neue Generation von Schlagzeugern. Kann man davon reden? Es gibt da eine Gruppe von Leuten wie zum Beispiel Jim Black, der aus Seattle kommt und sehr stark von der dortigen Grunge-Szene beeinflusst ist, im weitesten Sinne von der Rockmusik herkommt und diese Art zu spielen dann auch in den Jazz eingebracht hat. Genauso gibt es dann aber auch eine sehr rege Latino-Jazz-Szene in New York. Also das sind vornehmlich Musiker aus Lateinamerika, die eigentlich eben auch in der Latin-Jazz-Szene spielen und dann aber in den letzten Jahren auch in der New Yorker Downtown-Szene Fuß fassen konnten. Man kann das jetzt nicht so einfach auf einen Nenner bringen. Ich versuche trotzdem mal, was auf einen Nenner zu bringen. Die spielen ja alle Jazz. Haben die den Jazz-Schlagzeugstandard, ich sage jetzt einfach mal einen Namen wie Tony Williams, haben die den verinnerlicht, haben die den drauf? Ja, also ich denke mal, wenn man aus den Leuten so spezielle Vorbilder rauskitzeln wollte, könnte man das machen. Aber da gibt es teilweise wirklich jetzt Leute, die sich so einen eigenen Personalstil zugelegt haben, wo diese Vorbilder nur noch in Ansätzen erkennbar sind. Alle spielen unterschiedlich, alle sind in New York. Kann man dann trotzdem von einer Art New Yorker Stil reden? Also im Prinzip, wenn man von einem New Yorker Stil spricht, dann würde ich jetzt einfach mal von der Downtown-Szene sprechen. Und was die jetzt so im Allgemeinen auszeichnet, ist eben eine Offenheit gegenüber anderen Stilen. Also sei es jetzt der Bereich Rockmusik, sei es der Bereich Latin Jazz oder auch Soul, Funk, die schöpfen also quasi alle aus dem großen Kessel der populären Musik und lassen das in ihr Jazzspiel einfließen. Alle auf unterschiedliche Weise, aber ich denke, das ist so ein gemeinsamer Nenner, den man da finden könnte. Der Puls der Stadt. Ein Streifzug durch die New Yorker Drama-Szene von Thomas Löwner. Morgen Abend von 23.05 Uhr bis 24 Uhr. Eigentlich hätte es sollen eine Oper werden, ist aber doch jetzt ein Hörspiel geworden. Und im Hinterhof eines Abbruchhauses sah ich einen Krallenstrauch, der plötzlich zu brennen begonnen hatte. Es war ein Pfingsttag. Ich wanderte dann umher und kauerte nieder und schrieb im Anblick des brennenden Busches mein erstes Gedicht. Friederike Mayröcker, die langjährige Lebensgefährtin Ernst Jandls, beweist in ihren Texten immer wieder eine große Fähigkeit, nämlich Geschichten zu erzählen, die nicht auf einer linear entwickelten Handlung beruhen, die sich aus der Sprache und ihrem Klang entwickeln. Ein Sohn, ein schöner Sohn. Aha, aha, aha, aha, aha. Im traditionellen Sinne sind das dann keine Geschichten mehr und erzählt werden sie auch nicht mehr. Dennoch liest man sie gebannt und hört sie mit der gleichen Spannung. Denn die Karl-Schucker-Preisträgerin des vergangenen Jahres hat auch viele Hörspiele geschrieben und die stellt Ursula Ruppel am kommenden Donnerstag vor. Ich komme als Taube, als Tiermensch, Tierfrau, als Tiermann, alles zusammen. Ich bin das Bild von dem Manne, der Sie sind. Poetisches Radio. Friederike Mayröckers Hörwelten. Am Donnerstag, 21 Uhr, in Radio Art Hörspiel. Am Freitag wird das diesjährige Herbstereignis, die Donaueschinger Musiktage, mit dem Eröffnungskonzert live eingeleitet. Thema der Konzerte ist Musik und Sprache. Sprache, die Musik sein kann, Musik, die Sprache sein kann. Ein altes Thema, seit es die beiden gibt. Im Studio ist Armin Köhler, verantwortlicher Redakteur. Herr Köhler, was können oder wollen die Konzerte in diesem Jahr zu dem Thema beitragen? Uns geht es weder um Musik, noch geht es um Sprache, sondern wir wollen uns vielmehr in das Niemandsland begeben zwischen Musik und zwischen Sprache. Das macht mich jetzt wirklich neugierig. Was kann man sich unter einem Niemandsland zwischen Musik und Sprache vorstellen? Das sind jene Bereiche, die begrifflich noch nicht klar definiert sind. Also, wenn wir uns das Konzert in der Christuskirche einmal anschauen, das ist der Programmpunkt 5a, 5b, dann sehen wir, dass die künstlerischen Entwürfe von Amanda Stewart aus Australien, Jaap Plonk aus den Niederlanden und Philippe Breton aus Frankreich von der Lautpoesie oder eben von der konkreten Poesie herkommen, da ihre Wurzeln haben und sich hineinbegeben in die Musik. Alle drei sind Sprechkünstler, haben ein hohes Niveau in der Performance von Sprache. Sie präsentieren ihre Entwürfe selbst. Und durch diese Darstellungen auf der einen Seite und durch die Projizierung der Entwürfe in den Raum, denn es handelt sich um räumliche Entwürfe, mehrkanalige Entwürfe, kommt es zu Konnotationen, die mit der Musik zusammenhängen. Auf der anderen Seite haben wir in dem Konzert, das am Sonntag 11.30 Uhr in der Donauhalle B stattfindet, einen Entwurf von Josef Anton Riedel, der wiederum von der Musik aus als Komponist sich in den Bereich der Lautpoesie bewegt. Man könnte aber weder sagen, es ist Lautpoesie, noch könnte man sagen, es handelt sich um Musik. Um das eine nochmal aufzugreifen, die Eckpfeiler sind im weitesten Sinne Sprache, Musik, aber auch der Raum spielt eine ganz große Rolle bei den Kompositionen, die aufgeführt werden. Der Raum spielt insofern schon eine Rolle, als wir wieder ganz intensiv mit Elektronik arbeiten. Die Elektronik und andere neue Medien interessieren uns auch in diesem Jahr in Donaueschingen wieder zuvörderst. Und immer dann, wenn es sich um elektronische Arbeiten handelt, die im Zusammenhang stehen mit dem Freiburger Experimentalstudio, und das Studio ist zweimal präsent, dann geht es immer um Live-Elektronik. Und wenn wir von Live-Elektronik sprechen, dann beinhaltet dies zwei Komponenten. Einmal Klangerweiterung und zum anderen Transposition in den Raum hinein. Also, wenn Sie Glück haben, können Sie einiges noch live erleben. Im Internet unter www.swr2.de ist das Festival auch dokumentiert und auf jeden Fall hören Sie alle Konzerte hier bei uns. Am Freitag geht's los. Das Eröffnungskonzert der Donaueschinger Musiktage 2002 um 19.05 Uhr im Abendkonzert. Und das waren die Wochentipps von Matthias Paus. SWR 2. In der geistlichen Musik hören Sie heute Abend Joseph Haydns letzte Messe, die sogenannte Harmoniemesse, und Anton Bruckners bekannteste Motetten Locus Iste, Os Justi und Christus Factus Est. Haydns letzte Messe scheint dem Komponisten ungewöhnlich viel abverlangt zu haben. Er nahm die Arbeit Anfang 1802 auf und schrieb im Juni von Wien aus an den Fürsten Esterhazy, er sei an der neuen Messe sehr mühsam fleißig. Im August stellte er das Werk fertig und am 8. September kam es, in der Bergkirche zu Eisenstadt, zur Uraufführung. Die Name Harmoniemesse lässt sich auf die beachtliche Bläsersektion, die Haydn in